könnten Sie im Roten Rathaus auch mal probieren. Da würden auch die miteinander sprechen, die sonst immer vorgeben, sich nichts zu sagen zu haben. Das wäre ein interessantes Experiment, aber verwaltungsmäßig ist das hochkompliziert. Gar nicht. Ganz schnell eine Antwort zu bekommen, das ist hochkompliziert. Hochkompliziert. So. Weil da muss erst ein Vorgang draus werden, der dann bearbeitet wird in der Verwaltung. Und da brauchen Sie mindestens 3 Tage.